Du liebst dein Land und du bist stolz, dass du ein Deutscher bist. Doch kein Mensch will hier mehr sehen, dass du die deutsche Fahne hisst. Haben sie ihren Stolz verloren, fühlen sie sich nicht als Deutsche geboren. Haben sie Angst, national zu denken und diesem Land ihre Liebe zu schenken. Doch du bist ein Deutscher, ein Nationalist. Du bist ein Deutscher, sei wer du bist. Du bist ein Deutscher, ein Nationalist. Du bist ein Deutscher, sei wer du bist. Ich weiß, wer dafür verantwortlich ist, dass keiner sich traut, seine Meinung zu sagen. Doch wer die Täter sind, das sage ich jetzt nicht, sonst wird das Lied verboten und ich komme vor Gericht. Nur gemeinsam können wir was tun, wenn wir uns nicht vereinen, können wir bald nicht mehr ruhen. Steh dazu, dass du ein Deutscher bist und schrei den Bonzen ins Gesicht. Denn du bist ein Deutscher, ein Nationalist. Du bist ein Deutscher, sei wer du bist. Du bist ein Deutscher, ein Nationalist. Du bist ein Deutscher, sei wer du bist. Für die Zukunft in diesem Land erheben wir unsere Hand. Wir wurden lange genug beschissen, jetzt werden wir bald wieder eine andere Fahne hissen. Für unsere Nation ballen wir die Faust und zeigen wieder, was wir sind. Treu für immer unserem Land und Beschützer für Frau und Kind. Denn du bist ein Deutscher, ein Nationalist. Du bist ein Deutscher, zeig wer du bist. Du bist ein Deutscher, ein Nationalist. Du bist ein Deutscher, zeig wer du bist. Wir sind deutsche Nationalisten, wir sind deutsche Nationalisten, wir sind deutsche Nationalisten, wir sind deutsche Nationalisten, Nationalist, Nationalist, Nationalist, sei wer du bist, Nationalist, Nationalist, Nationalist, sei wer du bist.